alles gebombt und dann demokratisiert, damit auch dort das Volk regiert. Doch welches Volk, das verschweigen sie, als es sicher Freiheit brachte sie noch nie. Nur ein weiteres Protektorat von Fast Food, Cola, Superstaat. Wie lange wird die Welt das schweigen und zusehen, wie gut und böse sie verdrehen? Denkt an, was sie damals mit uns gemacht, in so mancher Bombe Nacht. Damals brannte Deutschland, heute der Irak. Der Krieg geht weiter Tag für Tag. Und alle, die es nicht sehen wollen, machen weiter, was sie sollen. Wer es anders macht, dem wird schlechter gehen, weil auch bei uns noch ihre Truppen stehen. Und die warten nur drauf, von alleine sie niemals auf. Wie lang wollt ihr noch schweigen und zusehen, wie Recht und Lüge sie verdrehen? Sie singen euch ihr Lied von Freiheit vor, im Hintergrund ihr Bombenchor. Legt an, was sie damals mit uns gemacht.